Und auch Nu, als er zuvor rief. Da erhörten wir ihn und erretteten darauf ihn und seine Angehörigen aus der großen Trübsal.